Kundgabe 5350. Empfangen durch Bertha Dudder am 3.4.1952. Erlöserarbeit. Verständnis für geistige Not. Mit der Erkenntnis der geistigen Not steigert sich auch der Hilfswille und die Bereitschaft, sich an der Erlösungsarbeit zu beteiligen. Dann ist auch der Zustand geschaffen, Kraft unentwegt empfangen zu können und also auch für die Erlöserarbeit fähig zu sein. Und dann reihe ich den Menschen selbst ein in das Erlösungsgebiet, das er bewältigen kann. Dann lasse ich ihn sehend werden, auf dass er nun dort tätig wird, wo er gebraucht wird. Ich bin unablässig bemüht, zu retten und zu helfen. Bis in die tiefsten Tiefen reicht meine retten wollende Hand. Und wer sich von dieser emporziehen lässet, wird es nimmermehr bereuen. Denn sie führt ihn so, dass er sich selbst nun beweisen kann, ob er meiner rettenden Liebe würdig ist. Und ich brauche daher dienstwillige Knechte, denen ich die Arbeit an diesen verirrten Seelen übertrage, weil sie menschlich belehrt und gelenkt werden müssen, um empor zum Licht zu steigen. Um nun belehren zu können, muss meinen Knechten selbst ein Wissen erschlossen worden sein, das ich selbst also ihnen übermittle, um sie tauglich zu machen. Was diese Erlösearbeit aber zu Wege bringt, ist euch Menschen unbegreiflich. Aber ihr sollet wissen, dass sie nötig ist, dass euch mein Lohn und der Dank der erlösten Seelen sicher ist, dass ihr aber nur dann Erfolg habt, wenn euch die Liebe anregt, erlösend tätig zu sein. Wohl würde in vielen Menschen das Gefühl des Mitleids und der Liebe erwachen, könnten sie die geistige Not der Seelen erkennen, sowohl auf Erden als auch im Jenseits, könnten sie nur einen Blick tun in das ihnen noch verschlossene Reich. Könnten sie geistig sehen und hören. Doch es muss ihnen diese Kenntnis vorenthalten bleiben. Es muss das geistige Reich ihnen verschlossen bleiben, solange sie noch auf Erden weilen, weil das überzeugte Wissen sie unfrei machen würde in ihrem Denken und Handeln. Doch wer in der Liebe lebt, der hat auch einen gewissen Reifegrad erreicht, der ihm volles Verständnis gibt für die geistige Not auf Erden und auch im geistigen Reich. Diesem kann es nicht dringend genug gesagt werden, sich zu beteiligen an der Errettung der Seelen, denn es ist dies die eigentliche Aufgabe des Menschen auf Erden, die geistige Finsternis abzustreifen und zum Licht zu gelangen. Und wo nun die Menschen selbst zu schwachen Willens sind, sollen ihnen die Mitmenschen helfen in Liebe. Sie sollen dorthin das Licht tragen, wo es noch finster ist. Und es wird viel Segen daraus erwachsen, sowohl für die Erretteten als auch für ihre Retter. Denn jedes Liebeswerk wirkt sich aus als Kraft und Licht. Und jedes Liebeswerk trägt Seligkeit ein, dereinst in der Ewigkeit. Amen.